بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم أطاس على بامس بن هاتسين الله زيكم هاي بن هاتسش كاتم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet ist, recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr mit vergebenen Sünden hervorgehen, mit gestärktem Wissen, mit gestärktem Iman und vermehrtem nützlichen Wissen. Denn er subhanahu wa ta'ala das Ding, der zu imstande ist, und er ist Ding, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, wir machen heute inshallah ta'ala weiter mit dem voraussichtlich letzten Unterricht zu der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen, also Usul al-Thalatha. Und wir waren stehen geblieben bei der dritten Grundlage, nachdem wir zuerst gesprochen haben über Ma'rifatul Insani Rabbahu, das heißt die Kenntnis des Menschen um seinen Herrn. Dann haben wir gesprochen über die Kenntnis des Menschen um seine Religion, Ma'rifatul Insani Dinahu. Und wir haben über die drei Stufen der Religion gesprochen, den Islam, den Iman und den Ihsan. Und wir sind jetzt nun angelangt beim dritten Teil, bei der dritten Grundlage, und zwar Ma'rifatul Insani Nabiyahu, das heißt die Kenntnis des Menschen um seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die drei Fragen, die einem jeden Menschen in seinem Grab gestellt werden. Und wir waren beim letzten Mal, hatten wir ein wenig einen Einblick uns verschafft über die Biografie unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und heute inshallah ta'ala möchten wir diesen letzten Punkt bi'idhnillahi ta'ala abschließen. Der Autor rahimahullah ta'ala sagt, damit verblieb er 10 Jahre sallallahu alaihi wasallam und starb daraufhin. Doch seine Religion blieb. Und dies ist seine Religion. Es gibt nichts Gutes, auf das er seine Gemeinschaft nicht hingewiesen hat. Und es gibt nichts Schlechtes, es sei denn, er hat davor gewarnt. Das Gute, wozu er sie aufrief, war der Monotheismus. Und alles, was Allah liebt und woran er wohlgefallen hat, ist der, wie gesagt, der Tawhid. Und alles, wozu er aufgehört hat. Und das Schlechte, wovor er warnte, war der Schirk und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst und ablehnt. Allah schickte ihn für die gesamte Menschheit und befahl den Gehorsam ihm gegenüber zu allen beiden, den Menschen und den Dschinn. Der Beweis hierfür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. O ihr Mensch, sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle. Surat al-A'raf, Surah 7, Vers 158. Und Allah vervollständigte seine Religion, und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, meine Gnade an euch vollendet, und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Surat Al-Ma'idah, Surah 5, Vers 3. Und der Beweis für den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die folgende Aussage des Erhabenen: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Du wirst gewiss sterben und auch sie werden sterben. Hierauf werdet ihr am Tag der Auferstehung bei eurem Herrn miteinander streiten. Surat Az-Zumar, Surat 39, Vers 30 bis 31. Und die Menschen werden auferstehen, nachdem sie sterben. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhaben: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Aus ihr haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Surat Taha 20, Vers 55. Und ebenso sagte der Erhabene subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min al-ard nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen Hierauf wird er euch in sie zurückbringen und gewiss wieder aus ihr hervorbringen. Surat Nuh, Surah 71. Wallahu anbatakum min ardi nabata. Barakallahu fik. Surah 71, Vers 17 bis 18. Und nach ihrer Auferstehung werden sie zur Rechenschaft gezogen und dementsprechend nach ihren Taten belohnt. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, subhanallah, sinngemäß übersetzt, Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf dass er denjenigen, der Böses tut, das vergelte, was sie tun. Und dass er denjenigen, die Gutes tun, mit dem Besten vergelte. Surat al-Najm, Vers 31. Surat 53, Vers 31. Dann sagt der Autor, rahimahullah, und wer die Auferstehung leugnet, ist somit Kafir geworden. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen. Diejenigen, die sinngemäß übersetzt aus Surat al-Taghabun, diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden, hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein Leichtes. Surat Taghabun, Surah 64, Vers 7. Und Allah entsandte alle Gesandten mit froher Botschaft und als Warner. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, Rusulan mubashirina wa mundirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Surat An-Nisa, Surah 4, Vers 165. Und der erste von ihnen war Nuh, alayhi salatu wassalam. Und der letzte von ihnen war Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Und er ist das Siegel aller Propheten. Und der Beweis dafür, dass Nuh der erste von ihnen war, ist die Aussage des Erhabenen, Inna awhayna ilayka, kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Surat An-Nisa, Vers 163, gewiss, wir haben dir Wahi, Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Und Allah entsandte zu jeder Gemeinschaft einen Gesandten von Noah bis Muhammad sallallahu alaihi ajma'in, um ihnen zu befehlen, Allah einzig anzubeten und ihnen verboten und ihnen zu verbieten, die Tagut anzubeten. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhaben, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die Tagut. Surat al-Nahl, Vers 36. Allah ordnete allen seinen Dienern das Ablehnen der Tagut und den Glauben an Allah an. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte, Tagut ist jeder, für den der Diener die Grenzen überschreitet, sei es jemand, der angebetet wird, dem gefolgt oder gehorcht wird. Die Tagut sind viele, und ihre schlimmsten sind fünf. Der Iblis, möge Allah ihn verfluchen, und wer angebetet wird und Wohlgefallen daran hat, und jemand, der die Menschen aufruft, dass sie ihn anbeten sollen, und jemand, der dazu aufruft, zu behaupten, dass er Wissen vom Verborgenen hat, und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Es gibt keinen Zwang zum Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem Weg der Verirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, wer also Tagut verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Und dies ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Und aus dem Hadith, der Kopf unserer Angelegenheit ist der Islam, sein Körper ist das Gebet Und die Spitze seiner Höcker ist der Dschihad auf dem Weg Allahs. Und Allah weiß es am besten. Und der Friede Allahs sei auf Muhammad und auf seine Familie und seinen Gefährten. Das ist der Abschnitt, liebe Geschwister, den wir inshallah ta'ala heute vorhaben durchzugehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei unterstützen und behilflich sein. Und der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, als erstes, damit verblieb er 10 Jahre, sallallahu alaihi wasallam. Wir wissen, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, erst einmal die ersten 10 Jahre in Mekka verbrachte und grob die weiteren 10 Jahre in Medina verbrachte. Warum sagte er 10 Jahre? Weil es ungefähr 10 Jahre waren, auch in Medina, nach der Herabsendung der einiger Gebote. Denn wir haben ja beim letzten Mal erfahren, dass sowohl die Zakat als auch das Fasten im Monat Ramadan zur Pflicht geworden ist im 2. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sind das ungefähr 10 Jahre gewesen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowohl in Mekka verbrachte, als auch nach der Offenbarung des Fastens oder nach der Auferlegung des Fastens im Ramadan und der Zakat. Dann sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist daraufhin gestorben, sallallahu alaihi wasallam. Er verstarb daraufhin. Und das ist eine natürliche Konsequenz seines Menschseins, sallallahu alaihi wasallam. Aber trotzdem ist der Islam vollkommen da. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben, nachdem er die Botschaft vollkommen verkündet und überbracht hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam am Montag des 12. oder 13. Rabi' al-Awwal des 11. Jahres vor die Wahl gestellt, dass er in diesem Leben bleibt unter den gläubigen Menschen und weiterhin Da'wah macht und weiterhin Allah subhanahu wa ta'ala dient, oder dass er zur Gesellschaft der höchsten Schar kommen darf. Die Gesellschaft der höchsten Schar, auf Arabisch Ar-Rafiq Al-A'la, damit, wie es in einer Überlieferung Ibn Majah heißt, damit sind die 4 Kategorien von Menschen gemeint, die Propheten, die wirklich Wahrhaftigen und die Märtyrer und die Rechtschaffenen. Und zwar diejenigen, die Allah erwähnte, als er sagte, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Das heißt, wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, das sind diejenigen, die zusammen sein werden mit denjenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber er seine Gunst erfüllt hat, von den Propheten, den Nabi, den wirklich Wahrhaftigen, den Siddiqin, den Shuhada, den Märtyrern und den Salihin, das sind die rechtschaffenen Menschen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam entschied sich, während er im Hause von Aisha radiallahu ta'ala anha war, das war entweder am Vormittag oder schon der Mittag, das war auf jeden Fall schon, als die Sonne strahlte und es sehr heiß war, entschied er sich sallallahu alaihi wasallam, dieses Leben mit all den tollen Sachen, die es gibt, im Anschein nach zu verlassen. Er entschied sich, alle seine Ehefrauen zu verlassen. Er entschied sich, sallallahu alaihi wasallam, alle seine Freunde zu verlassen. Er entschied sich, sallallahu alaihi wasallam, die gesamte Welt und alles, was darin gibt, zu verlassen, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, auf dieser Welt zu bleiben. Aber wenn das Herz erfüllt ist mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann kann keine andere Liebe dagegen halten. Und so ist er, sallallahu alaihi wasallam, gestorben. Und es war ein Ereignis, deren Gleichen es in der gesamten Geschichte der Menschheit kein zweites Mal gegeben hat. Und es auch kein zweites Mal geben wird. Denn so einen Menschen gibt es nicht ein zweites Mal wie ihn, sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir wissen, haben aufgrund dieses einschlägigen Ereignisses manche Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sogar die Fassung verloren. Und warum? Weil ihr eben geliebter Freund und Prophet und Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, derjenige, mit dem sie Kontakt hatten zu Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, durch den sie die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala morgens und abends vorgelesen bekommen haben, ist von ihnen gegangen. Bis dann Abu Bakr as-Siddiq, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, aufstand und die Herzen der gläubigen Menschen festigte, mit was? Natürlich mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, als er ihnen vorlas, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Er las ihnen die folgende Ayah im Koran al-Karim vor, um sie zu erinnern, warum sie auf dieser Welt sind, und ihnen zu erinnern, um sie zu erinnern, wer Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ist. Allah sagte sinngemäß übersetzt, und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon andere Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren. Und diese Ayah war ein Hinweis darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wie jeder andere Mensch auch dieses Leben verlassen wird. Und dass es sogar sein kann, dass derjenige Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala von allen am allermeisten liebt, dass auch dieser Mensch sallallahu alaihi wasallam, es kann sein, dass er getötet wird. Und es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala es zulässt, dass jemand ihn tötet, genauso wie andere Propheten getötet worden sind. So sagte er subhanahu wa ta'ala, وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلْ. Wie viele Propheten sind schon getötet worden, sagte er subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran. Und deswegen darf kein Mensch denken, dass wenn er bei Allah subhanahu wa ta'ala gut angesehen ist, dass wenn er bei Allah subhanahu wa ta'ala eine hohe Stufe erreicht hat, dass er deswegen geschont ist, verschont ist und geschützt ist von allen Plagen und von allen Leiden und von den Krankheiten und geschützt ist davor, getötet zu werden und so weiter und so fort. Das alles hängt miteinander nicht zusammen, zumindest nicht deutlich zusammen. Und deswegen kann es sein, dass sogar ein Mensch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet worden ist. Und manche Gelehrte sind sogar der Ansicht, dass er sallallahu alaihi wasallam an den Folgen der Vergiftung der jüdischen Frau, als er von dem Schaf gegessen hat, gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala erinnert die Gläubigen an durch diese Ayah daran, warum sie hier sind. Sie sind hier, um Allah zu dienen. Sie sind hier, um Allah anzubeten. Und sie sind nicht Muslime geworden für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagte Allah, wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr dann auf den Fersen umkehren. Das heißt, werdet ihr dann eure Religion etwa verlassen. Das ist in Surat Al-Imran, Vers 144. Daraufhin hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam erstmal noch nicht bestattet, sondern man hat sich erst einmal gekümmert um etwas, was noch viel wichtiger ist. Und zwar um, wie geht es weiter mit der muslimischen Gesellschaft? Wer wird sie weiterhin anführen? Denn entgegen zu dem, was manche Menschen denken, die sich Anarchisten nennen, so brauchen die Menschen einen Führer. Die Menschen brauchen jemanden, der sie im positiven Sinne regiert. Die Menschen brauchen ein Oberhaupt. Genauso wie eine Firma einen Chef braucht, so braucht die Gesellschaft auch jemanden, der sie anführt. Und deswegen haben die Sahaba radiallahu ta'ala anhum sich sofort um diese Angelegenheit gekümmert und miteinander diskutiert. Und sie hatten verschiedene Vorschläge gehabt, aber letzten Endes haben sie sich alle darauf geeinigt, dass derjenige dieses Amt des Kalifen, Kalif auf Arabisch heißt Khalifa, das ist derjenige, der denjenigen, der vor war, jetzt an seine Stelle tritt, wie ein Nachfolger. Und also Nachfolger in dieser Position, natürlich nicht Nachfolger als Prophet, sondern Nachfolger als Führer der gläubigen Gemeinschaft. Und so haben sich alle darauf geeinigt, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, dass Abu Bakr as-Siddiq, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der rechtmäßige Nachfolger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und kein Muslim war anderer Meinung. Kein Muslim war anderer Meinung. Und umso seltsamer ist es, dass im Laufe der Zeit andere Menschen aufgetaucht sind und der Meinung waren, dass jemand anderes statt dem Propheten statt Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hätte Kalif werden müssen. Weil die Muslime sich ja damals einig waren. Deswegen ist umso seltsamer ist eine solche Ansicht. Als dann die Sahaba dem Abu Bakr radiallahu anhu den Treueschwur geleistet haben, daraufhin haben sie sich dann um die Bestattung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekümmert. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde ausnahmsweise, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die sterben, unter den Muslimen, er wurde in seinen Kleidern gewaschen. Das heißt, er wurde nicht entkleidet, sallallahu alaihi wasallam. Und zusätzlich wurde er in drei weiße Leinen, drei weiße Tücher eingehüllt, drei weiße jemenitische Tücher eingehüllt, so wie jeder andere verstorbene Mensch auch in drei weiße Tücher eingehüllt wird. Und dann wurde er, sallallahu alaihi wasallam, in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch begraben, sallallahu alaihi wasallam, Montag gestorben, aber erst in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ist er begraben worden, sallallahu alaihi wasallam. Und vorher natürlich haben die Menschen für ihn das Totengebet verrichtet, in einzelnen Gruppen, also nicht ein Gebet für alle, sondern nach und nach. Denn ihr wisst ja, dass er, sallallahu alaihi wasallam, in seinem eigenen Haus gestorben ist, beziehungsweise in seiner eigenen Wohnung bei Aisha gestorben ist, und die Propheten werden ja dort begraben, wo sie gestorben sind. So ist es gewesen mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber so traurig diese Geschichte auch ist, und sie ist auch zweifelhaft traurig, deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, wenn jemandem ein Unheil geschieht, so soll er sich an das Unheil geschehen in Bezug auf mich. Das heißt, er soll sich daran erinnern, was es bedeutet für die muslimische Gemeinschaft, dass er, sallallahu alaihi wasallam, gestorben ist. Wenn jemand aus deiner Familie verstirbt, dein Vater, deine Mutter, dein Kind, dein Freund oder jemand anderes, dann erinnere dich daran, was es für die Sahaba bedeutete damals, radiallahu anhum, den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu verlieren. Wie dem auch sei, deswegen sagte der Autor, daraufhin starb der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, doch seine Religion blieb. Doch der Islam, er blieb. Und das ist seine Religion, das, was wir versucht haben zu aufzuzeigen in den letzten Unterrichten. Und er sagte, es gibt nichts, auf das er seine Gemeinschaft nicht hingewiesen hat. Es gibt nichts Gutes, auf das er seine Gemeinschaft nicht hingewiesen hat. Und es gibt nichts Schlechtes, wovor er seine Gemeinschaft nicht gewarnt hat. Und hier erkennen wir, das ist eine andere Aussage für was? Dafür, dass wir sagen, dass die islamische Religion vollkommen ist. Dafür, dass wir sagen, Allah sagte, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch Religion vervollkommnet. Es gibt also nichts, wodurch du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst, auf das der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht hingewiesen hätte. Insofern bleibt nichts übrig, wodurch du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht hingewiesen hat. Und deswegen ist jegliche Form der Bid'a, jegliche Form von Neuerungen in der Religion unzulässig, weil es keine Form ist, durch die du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst. Es sei denn, du sagst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht auf alles Gute hingewiesen. Und das ist natürlich eine Sache, die kein gläubiger Mensch glauben kann. Und auch hat er uns sallallahu alaihi wasallam vor allem Schlechten gewarnt. Das heißt, vor allem, was für uns schlecht ist und was für uns im Jenseits ein Nachteil sein kann. Alles, was uns den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala auflädt, all das hat er davor gewarnt, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt der Autor, rahimahullah, das Gute, wozu er sie aufrief, war der Tauhid und alles, was Allah liebt und woran er wohlgefallen hat. Und das Schlechte, wovor er warnte, war der Schirk und alles, was Allah hasst und ablehnt. Also der Schirk und alle Sünden und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Allah schickte ihn für die gesamte Menschheit und befahl den Gehorsam ihm gegenüber zu allen beiden, den Dschinn und den Menschen. Das überfliegen wir, weil darüber haben wir schon ausführlicher gesprochen. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, O ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle. Das sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Sagt, O ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die islamische Religion eine Religion ist, die auch unverändert bleiben wird. Denn wie soll sie eine Religion sein für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung, wenn sie verändert wird? Und deswegen ist auch ein sehr schöner logischer Beweis, warum die Botschaft von Jesus والسلام, und die Botschaft von Moses والسلام, nicht für alle Menschen gedacht sein kann, auch wenn ihre Anhänger heutzutage das behaupten. Weil ihre Schriften sind gar nicht mehr in dem Zustand, in dem sie herabgesandt worden sind. Also können sie auch nicht für alle Menschen gelten. Aber der Koran Karim im Gegensatz dazu ist genau der gleiche wie vor über 1400 Jahren und wird auch der gleiche bleiben, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu sich nimmt. Das heißt, er wird niemals verändert werden, der Quran al-Karim. Dann sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm Barmherzigkeit schenken. Und Allah vervollständigte seine Religion und der Beweis hierfür ist die Aussage, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch in Surat al-Nasr darauf hingewiesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bald dieses Leben verlassen wird. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ Sobald oder wenn die Hilfe, der Sieg Allah subhanahu wa ta'ala kommt und die Befreiung, das heißt die Befreiung Makkas. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Und du siehst, wie die Menschen in Scharen in die Religion Allahs eintreten. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Verzeihung. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Denn er ist derjenige, der die Reue häufig annimmt. Und das weist darauf hin, weil dann, wenn die Menschen anfangen, die Religion in Scharen anzunehmen, dann hast du deine Botschaft erfüllt. Weil dann, was danach kommt, brauchst du nichts mehr machen, weil die Menschen nehmen schon den Islam an und sie werden ihn weitergeben. Das war, wie gesagt, ein Anzeichen für seinen Tod, sallallahu alaihi wasallam. Dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns alles überbracht hat und dass er uns alles mitgeteilt hat und sogar noch mehr als wir brauchen, zeigt sich in mehr als einer Überlieferung. Und unter anderem sagte Abu Dharr al-Ghifari, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er sagte, لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا Er sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verlassen, während es keinen einzigen Vogel am Himmel gibt, der seine beiden Flügel in Bewegung hält, ohne dass er uns darüber etwas berichtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und sagte, kamen ein paar Leute zu Salman al-Farisi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und sie sagten zu ihm, aber als eine Art Kritik, als eine Art Attacke, als eine Art Höhen oder Hohn. قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ Euer Prophet sallallahu alaihi wasallam hat euch ja alles beigebracht, sogar wie man seine Notdurft verrichtet. Yani sogar wie man aufs Klo geht. Er wollte es ins Lächerliche ziehen. Aber guck mal, wie Salman al-Farisi radiallahu anhu geantwortet hat. Warum? Weil er stolz auf seine Religion ist. Er sagte, أَجَلْ نَهَانَا أَن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ Er sagte, selbstverständlich, das heißt, selbstverständlich hat er uns alles beigebracht, sallallahu alaihi wasallam, auch wie wir unser Geschäft verrichten. Er hat uns verboten, guck, gleich kommt die an, er hat uns verboten, uns beim Verrichten der Notdurft in Richtung Qibla zu wenden, uns mit der rechten Hand nach der Notdurft zu reinigen, mit weniger als 3 Steinen uns nach der Notdurft zu reinigen, das heißt Istijmar zu machen, und dass wir uns reinigen mit Kot oder mit Knochen. All das kam wie aus einer Pistole geschossen von ihm, radiallahu anhu. Dieser Überlieferung ist in Sahih Muslim. Warum? Weil er, wie gesagt haben, stolz auf seine Religion ist und nicht versucht, sich irgendwie, oder nicht, sich nicht geschämt hat für das, was er glaubt und für das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt worden ist. Dann sagte der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, der Beweis für den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die folgende Ayah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Du wirst gewiss sterben und auch sie werden sterben. Hierauf werdet ihr am Tag der Auferstehung bei eurem Herrn miteinander streiten. Und diese Ayah zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch ist und dass er keinen Anteil an der Göttlichkeit hat und auch keinen Anteil hat an einer, dass er kein Engel ist, sallallahu alaihi wasallam, sondern dass er ein Mensch ist, aber natürlich nicht irgendein Mensch, sondern der Gesandte Allahs und ein Diener und Sklave Allahs. Und deswegen wissen wir, dass durch diese Ayah, dass nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam verhält es sich mit ihm genauso wie mit allen anderen verstorbenen Menschen. Das ist der Hinweis, der uns an dieser Stelle interessiert. Das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in seinem Grab und führt dort dieses sogenannte Barzach-Leben, von dem wir gesprochen haben. Das heißt, entweder der Mensch ist entweder in einer Wonne oder in einer Art Qual. Und natürlich, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebt die höchste und beste Wonne in seinem Grab. Aber was für ihn gilt, oder was für andere Menschen gilt, dass sie die Gebete nicht erhören können und dass sie uns weder nutzen noch schaden können, gilt auch für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer möchte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn Fürsprache einlegt, der soll den Friedensgruß für ihn häufig sagen, sallallahu alaihi wasallam. Der soll seiner Sunna folgen. Wer den Segen des Propheten Allahs erlangen möchte durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der soll nicht zu ihm beten, sondern er soll seiner Sunna folgen und in seine Fußstapfen treten, reden wie er redete, sprechen wie er sprach, laufen wie er lief und besonders natürlich Allah seinen Herrn anbeten, so wie er ihn anzubeten pflegte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und die Menschen werden auferstehen, nachdem sie sterben. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, Minha khalaqnakum, aus ihr haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Aus ihr haben wir euch erschaffen, das heißt aus der Erde haben wir euch erschaffen. Und gemeint ist hinsichtlich unseres Ursprungs, nämlich hinsichtlich Adam alayhi salatu wassalam, denn Adam wurde aus Erde erschaffen, aus verschiedenen farbigen Teilen der Erde erschaffen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, sallallahu alaihi wasallam, der ist einer der Propheten, er ist sogar der erste Nabi, wie wir wissen. Er wurde aus Erde erschaffen und Allah sagt, und in sie bringen wir euch zurück. Und so wird der Mensch sterben und aus dieser Erde wieder ein zweites Mal auferweckt werden. Das ist für ihn Allah subhanahu wa ta'ala eine leichte Angelegenheit. Denn als er Adam zum ersten Mal erschaffen hat, war er sozusagen Erde. Und vorher war er gar nichts. Und der Mensch, wenn er gestorben ist, seine Überbleibsel sind ja noch da. Und so muss Allah subhanahu wa ta'ala sie nur zusammensetzen und die Seele einhauchen. Deswegen ist die Wiederauferstehung viel einfacher als die erste Schöpfung. Und auch wenn beides einfach ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber umso seltsamer ist es, dass manche Menschen an Allah glauben und daran glauben, dass er die Menschen erschaffen hat, aber dass sie es leugnen, dass er sie zum Leben nach dem Tod wieder auferwecken wird. Ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala, وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen, hierauf wird er euch in sie zurückbringen und gewiss wird er euch wieder aus sie hervorbringen. Natürlich, diese Ayah bedeutet sinngemäß das Gleiche, was vorher war, und wir finden im Koran Karim zahlreiche Ayat über die Wiederauferstehung der Menschen. Und ein Sinn davon, es gibt natürlich viele Weisheiten, aber eine wesentliche Weisheit hinter dieser vielen und häufigen Wiederholung ist, dass sich so etwas im Herzen des gläubigen Menschen fest einprägt. Deswegen, jede Sache, die man häufig hört, desto mehr wird man davon überzeugt. Deswegen, diese Methodik wird viel angewandt im Koran Karim, wird auch angewandt von, Medien öfter angewandt, dass man etwa eine Sache öfter sagt und die Menschen beim ersten Mal haben Zweifel dran, aber wenn sie es zweimal hören, dreimal, viermal hören, dann irgendwann wird es zu einer Art Überzeugung. Ja? Deswegen, einer, der mal den Koran gelesen hat, der hat mal gesagt, oder der hat sich darüber beklagt, dass im Koran Karim häufig Wiederholungen vorkommen. Und er hat vergessen, dass es hier ein Buch ist, ein Aqidah-Buch ist, und kein Buch ist, bei dem es geht, etwas kurz und knapp zusammenzufassen. Tayyib. Daraufhin sagte der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm Barmherzigkeit schenken, und nach ihrer Auferstehung werden sie zur Rechenschaft gezogen und dementsprechend nach ihren Taten belohnt. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Auf dass er demjenigen, der Böses tut, das vergelte, was sie tun. Oder was er tut. Das heißt, derjenige, der etwas Schlechtes tut, bekommt genau das, was er verdient hat. Er bekommt nicht mehr und er bekommt auch nicht weniger. Oder vielleicht er bekommt weniger, indem ihm seine Sünde vergeben wird. Aber wenn wir die Ayah weiterlesen, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, und dass er denjenigen, der Gutes tut, mit dem Allerbesten vergelte. Das heißt also nicht, dass er sie vergelte mit dem, was er getan hat, sondern mit dem Allerbesten vergelte. Und was das bedeutet, lesen wir in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Übrigens, man sagt bei Abdullah ibn Abbas und bei manchen anderen Sahaba, sagt man statt radiallahu anhu, sagt man radiallahu anhuma. Und der Grund ist, weil radiallahu anhu bedeutet, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Wenn man aber sagt radiallahu anhuma, dann heißt es auf Arabisch, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Jetzt mag sich jemand fragen, wer sind die beiden? Wir haben doch nur Ibn Abbas erwähnt. Ibn Abbas auf Arabisch bedeutet Sohn von Abbas. Und somit hast du gleich zwei Personen genannt. Du hast Abbas genannt. Al-Abbas ist der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder einer der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Abbas, der Sohn von ihm ist nämlich Abdullah. Deswegen sagt man automatisch, möge Allah mit ihm und mit seinem Vater zufrieden sein. Das gleiche sagt man zum Beispiel bei Abdullah ibn Amr oder bei Abdullah ibn Umar und anderen Sahaba, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und zwar berichtet er uns über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes über seinen Herrn subhanahu wa ta'ala überliefert. Und das nennt man eine Überlieferung, diese Überlieferung nennt man Qudsi Hadith, also heiliger Hadith. Das sind Worte Allahs subhanahu wa ta'ala, die er seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben hat, die allerdings nicht Teil des Koran Karim sind. Das heißt, sie haben nicht den Wundercharakter. Das heißt, sie sind keine Worte, die man im Koran Karim lesen, die im Koran Karim stehen, aber die man auch nicht im Salah lesen darf. Sie sind auch keine Worte, bei denen man vorher sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sie sind auch keine Worte, wenn sie in einem Buch sind, dass man vorher den Wudu haben muss. Sie sind auch keine Worte, die man in Janaba-Zustand nicht lesen dürfte oder die eine Frau, die Ha'id ist oder eine Fasa ist, nicht lesen dürfte. Das heißt, eine Wöchnerin oder eine Frau, die ihre Menstruation und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da einige große Unterschiede und der entscheidende Unterschied natürlich auch ist, oder einer der wesentlichen Unterschiede ist zwischen dem Hadith Qudsi und dem Koran, ist, dass der Hadith Qudsi ist nicht bewahrt von Allah subhanahu wa ta'ala auf die Art und Weise, wie der Koran Karim bewahrt ist. Die Hadith Qudsi können also authentisch sein, können auch nicht authentisch sein und so weiter und so fort. Und dieser folgende Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Worte Allahs, Inna Allaha كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die guten Taten und die schlechten Taten festgelegt. Und hiernach hat er erklärt, was damit gemeint ist. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. Das heißt, wer vorhat, eine gute Tat zu begehen, sie aber dann doch nicht umsetzt, so schreibt sie ihm Allah als eine vollkommene gute Tat auf. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Eine Person hat vor, zum Gemeinschaftsgebet in die Moschee zu kommen. Und dann auf dem Weg dorthin geht ihr Auto kaputt. Und sie kann deswegen nicht mehr in die Moschee kommen. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihm den gesamten Lohn auf, als wäre er in die Moschee gegangen und hätte mit der Gemeinschaft der Muslime das Gebet verrichtet, so wie er es vorhat. Zweitens, heißt es weiter im Hadith, فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Sollte er eine gute Tat vorhaben zu machen, die Niyya, und sie dann umsetzen tatsächlich, das heißt, er schafft sie umzusetzen, so schreibt sie Allah ihm 10-fach auf, bis zu 700-fach, bis zu einem Vielfachen davon. Also mindestens 10-fach, wie Allah im Koran sagt, wenn man ja'a bil hasana, falahu ashru amthariha. Wer mit einer guten Tat kommt, so bekommt er ein 10-faches davon zurück. Und wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, gibt er dir für eine gute Tat nicht 10 Hasanat, sondern 700 Hasanat. Stell dir mal vor, ein Salah bekommst du nicht 10-fach, sondern du bekommst es 700-fach zurück. Und wenn Allah will, so heißt es im Hadith, vervielfacht es er nochmal um ein Vielfaches davon. Deswegen, Allahs Barmherzigkeit hat keine Grenzen für uns. Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es nichts, an das man besser arbeiten könnte, als erstmal an seinem eigenen Salah. Und ganz besonders in Bezug auf die Absicht. Also natürlich ist es gut, dass man sich kümmert um die Gebetsbewegungen und wie man sich bewegt im Salah. Aber auch ganz wichtig ist es, um seine eigene Absicht sich zu kümmern. Warum betet man? Für wen betet man? Ist man gerade geistig anwesend oder ist man geistig abwesend? Betet man aus Furcht vor Allah? Betet man aus Liebe zu Allah? Oder betet man aus Verlangen nach seinem Paradies? Und so weiter und so fort. Oder vereint man diese Absichten alle miteinander? Sagt man einen Gebetstext einfach nur auf? Oder weiß man, was es auch bedeutet? Was dabei natürlich hilft, ist besonders, dass man vielleicht unterschiedliche Gebetstexte auswendig lernt, dass man abwechselt, dass man die arabische Sprache lernt. All das hilft natürlich zweifellos dabei. Und deswegen kann es sein, dass zwei Leute nebeneinander ihr Tarawih-Gebet beten und der eine bekommt sein Gebet, bekommt ein Zehntel seines Gebetes niedergeschrieben, wie es im Hadith heißt. Und der andere, gemäß der Überlieferung, die wir gerade eben gehört haben, bekommt ein 700-faches seines Gebetes niedergeschrieben. Das heißt also, Unterschied von einem Zehntel bis 700-fach ist 7000. Okay? 7000 mal wertvoller. Also das ist ungefähr wie, soll man es vorstellen, also man kann nicht sagen, er hat seine Zeit verschwendet, aber man kann sagen, er hätte sie besser nutzen können. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als Erklärung, im Hadith weiter, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Das bedeutet, wer vorhat, eine schlechte Tat zu begehen, sie aber dann doch nicht umsetzt, so schreibt sie Allah ihm als eine gute Tat um. Als eine vollkommen gute Tat auf. Aber das müssen wir wichtig verstehen, was das bedeutet. Gemeint ist hiermit, liebe Geschwister, dass jemand eine schlechte Tat machen will und danach zum Beispiel fällt ihm ein, dass diese Sache Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Und wegen Allah er verlässt sie und macht sie nicht. Deswegen wird sie ihm als gute Tat aufgeschrieben, denn irgendwo muss die Leistung herkommen. Das heißt, warum wird sie ihm als Hasana aufgeschrieben? Naja, weil er sie aktiv unterlassen hat. Darum geht es. Anders ist es mit einer Person, die vorhat, eine schlechte Tat zu machen und schon angefangen hat, sie zu begehen, und danach aus bestimmten Gründen ist er nicht imstande, sie zu begehen. Er hat sie aber fest vorgehabt. Nein, diese Person, Gott bewahre, für sie wird ihm die schlechte Tat als eine schlechte Tat aufgeschrieben. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer anderen Überlieferung sagte, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn zwei Muslime mit ihren Schwertern aufeinander losgehen, dann ist sowohl der Mörder als auch der Ermordete im Höllenfeuer. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist, man sagte zu ihm, was den Mörder angeht, die Sache ist klar, aber was ist mit dem Ermordeten? So sagte er, كان حريصا على قتل صاحبه. Das heißt, er hatte vorgehabt, er war eifrig danach bestrebt, seinen Gefährten zu töten. Und subhanallah, obwohl er getötet worden ist, gelangt er in die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Und das zeigt eben, dass es nicht einfach so ist, wenn man die Schlechtheit nicht macht, sondern warum macht man sie nicht? Weil man sie nicht macht für Allah, dann wird sie als Hasanat gut geschrieben. Weil man sie aber nicht machen kann, dann Gott bewahre, dann kann es sein, dass diese Tat als eine vollkommene schlechte Tat niedergeschrieben wird. Dann heißt es als letzter Teil, فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً كَامِلًا وَاحِدًا. Entschuldigung. Das heißt, sollte er eine schlechte Tat vorhaben und sie dann umsetzen, so wird sie ihm bei Allah als eine einzige schlechte Tat niedergeschrieben. Im Gegensatz also zu den Hasanat, die mindestens zehnfach einem niedergeschrieben werden. Alhamdulillah, dass Allah unser Herr ist. Wir sind mit Allah subhanahu wa ta'ala als unseren Herrn zufrieden und wir würden uns niemals zufrieden geben mit einem anderen Herrn außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunnah eine Aya im Koran Karim erläutert. Die Aya ist sozusagen Mujmal, sagt man auf Arabisch. Und dadurch, dass Mujmal heißt, sie ist nicht eindeutig, was sie genau bedeutet. Das heißt zum Beispiel in der Aya, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, damit er diejenigen, die Böses tut, vergelte mit dem, was sie tun. Und diejenigen, die etwas Gutes tun, mit dem Allerbesten vergelte. Was ist damit konkret gemeint? Diese Unklarheit nennt man Mujmal. Und die Tatsache, dass der Prophet s.a.w. sie erklärt hat, macht diese Aya vom Status Mujmal zum Status Mubayyan. So nennen das die Usul al-Fiqh Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen auch zufrieden sein. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, weiter. Und wer die Auferstehung leugnet, ist ein Glaubensverweigerer. Das heißt, ist ein ungläubiger Mensch. Ist ein Kafir. Und das ist auch klar, denn zu den sechs Säulen des Iman gehört ja der Glaube an die Auferstehung. Und sie ist in zahlreichen Ayat im Koran geschrieben. Und sie ist eindeutig geschrieben. Das heißt, es ist keine Sache, die man nicht klar verstehen kann, für die man jemanden braucht, das einem erklärt, sondern der Iman an Al-Yawm Al-Akhir oder Al-Qiyamah, das ist so oft vorhanden. Es gibt sogar ganze Suren, die danach benannt worden sind, wie zum Beispiel Al-Qiyamah, die Auferstehung. Dafür gibt es natürlich zahlreiche Beweise. Unter anderem die folgende Aya im Koran Al-Karim in Surat Al-Mutaffifin, die wir uns kurz verinnerlichen möchten. Und zwar heißt es in Surat al-Mutaffifin, sinngemäß übersetzt, ich stehe es gleich ins Deutsche vor, auch in der Zeit, wehe an jenem Tag den Leugnern, die den Tag des Gerichtes für Lüge erklären. Und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind nur Fabeln der Früheren. Also Geschichten von Leuten von früher, die nicht wahr sind. Keineswegs. Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, das heißt diese schlechten Taten, über ihren Herzen angesetzt. In schwarzen Punkten, wie es im Hadith des Propheten s.a.w. heißt. Keineswegs. Sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Das heißt, sie werden ihren Herrn nicht sehen dürfen. Das ist die größte Strafe überhaupt. Hieraufhin werden sie bestimmt dem Höllenbrand ausgesetzt werden. Hieraufhin wird gesagt werden, das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegt. Denn wer nicht an den Tag der Auferstehung glaubt, glaubt auch nicht an das Paradies, was es dort gibt, und glaubt auch nicht an die Hölle, die es dort gibt, und dann wird er sie spüren, und dann wird zu ihm gesagt werden, das ist das, was du zu leugnen pflegtest, möge Allah uns davor bewahren. Genauso heißt es in Surat Al-Ankabut, in der 23. Aya, sinngemäß übersetzt, diejenigen, die Allahs Zeichen und die Begegnung mit ihm ableugnen, diese haben die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit aufgegeben und für diese wird es schmerzhafte Strafe geben. Also und wie Allah sagt in einer anderen Aya, die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit gibt nur das ungläubige Volk auf. Gibt nur das ungläubige Volk auf. Denn die gläubigen Menschen, sie haben immer Hoffnung auf Allah. Egal welche Sünden sie begangen haben, egal wie schlimm sie begangen haben, die Sünden, sie hoffen immer noch auf die Vergebung Allahs subhanahu wa ta'ala. Weil es gehört zu ihrer Aqid, dass sie glauben, dass Allah alle Sünden vergeben kann. Tayyib. Der Autor erwähnt eine andere Ayah. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Das ist, wie gesagt, also eine Eigenschaft der Ungläubigen. Das ist ein Beweis dafür, dass es Unglaube ist, Kufr ist, den Tag der Auferstehung zu leugnen. Sag, aber ja doch bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und das ist Allah ein Leichtes. Also nicht nur, dass der Mensch auferstehen wird, sondern ihm wird mitgeteilt werden, was er an Gutem und Schlechten gemacht hat. Und die Zeugen werden gebracht werden. Unter anderem die Erde wird bezeugen, was du auf der Erde verrichtet hast. Und das alles ist für Allah subhanahu wa ta'ala eine einfache Angelegenheit. Wir lesen weiter, der Autor sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und Allah entsandte alle Gesandten mit frohen Botschaften als Warner. Und der Beweis hierfür ist die folgende Aussage Allahs. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Das heißt, damit die Menschen nicht, nachdem die Gesandten da gewesen sind, sagen können, O Allah, du hast zu uns keinen Propheten geschickt, O Allah, du hast zu uns keinen Gesandten geschickt, O Allah, zu uns ist niemand gekommen. Deswegen sind die Propheten und die Gesandten gekommen, eine Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Autor sagt weiter, der erste von ihnen war Nuh alayhi salatu wassalam, das heißt der erste von den Rasul, wie wir gesagt haben. Und der letzte von ihnen war Muhammad sallallahu alayhi wasallam und er ist das Siegel aller Propheten, Khatam al-Nabiyyin. Khatam bedeutet entweder das Siegel, aber auch Khatam bedeutet auf arabischer Sprache der Ring. Okay? Aber gemeint ist natürlich das Siegel der Propheten. Jetzt gab es manche Leute in der Geschichte, die geleugnet haben, also ich sage, es sind keine Muslime natürlich, die geleugnet haben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Gesandten ist. Und sie haben gesagt, weil Khatam bedeutet hier nicht der Siegel oder das Siegel, sondern es bedeutet der Ring im Sinne von der Beste der Propheten. Und diese Art Interpretation können wir verwerfen durch mehrere Beweise, durch den einen einfachen Beweis, der aufzeigt, wie wichtig es ist, dass man die Grundregeln des Tafsir kennt. Und zwar eine Regel lautet, wenn eine Ayah mehr als eine Interpretation zulässt, das heißt in diesem Fall das Wort Khatam hat mehr als eine Bedeutung, dann gilt, dass alle Bedeutungen korrekt sind, solange sie sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn du also sagst, dass Khatam bedeutet der Letzte sprachlich und bedeutet auch sprachlich der Beste, so sagen wir, er ist der Letzte und der Beste. Und wenn du sagst, nur eine von beiden Bedeutungen ist gültig, dann brauchst du dafür einen Beweis und du hast keinen. Deswegen gilt das, was wir als erstes gesagt haben. Das erstens. Zweitens sagen wir, dass der Begriff Khatam als Ring zu sagen, er sei der Beste, dafür brauchen wir einen sprachlichen Beweis. Wir können nicht den Koran interpretieren, wie wir wollen. Also Ring heißt Ring. Aber was hat das mit Beste zu tun, Schlechteste? Okay? Und der dritte Beweis, der natürlich der stärkste Beweis ist überhaupt, ist, dass diese Ayah nur in der Lesart von Asim, also einer von den 10 Mutawatir-Lesarten, die authentischen Lesarten des Propheten, nur in dieser einen wurde es als Khatam gelesen, in allen anderen 9 Liqraat wurde es gelesen als Khatim, das heißt mit Kasra, und Khatim bedeutet der Letzte. Und diese Ayah oder diese Lesart lässt keinen Interpretationsspielraum übrig und deswegen ist es eindeutig der Letzte und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und natürlich auch in der Sunna hat der Prophet das gesagt sallallahu alaihi wasallam. Die Sache ist für die Muslime eine eindeutige, aber das nur damit man auch vielleicht mit anderen Leuten diskutiert und redet, dass man ihnen das erklären kann, weil sollte er die anderen Lesarten leugnen, dann ist er sowieso ein Kafir mit Allah davor bewahrt. Dann sagte er weiterhin, der Beweis dafür, dass Nuh alaihi salatu wasalam der erste Rasul ist, ist die folgende Aussage Allahs. Gewiss, wir haben dir, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Wahi eingegeben. So wie wir Nuh und den Propheten nach ihm ebenfalls Wahi eingegeben haben. Das heißt, er sagt, die Tatsache, dass Nuh alaihi salatu wasalam als erster erwähnt wird nach Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird erst erwähnt, weil er angesprochen ist. Aber dass Nuh als erster erwähnt wird von den Propheten, weist darauf hin, dass er der Erste ist. Tayyib. Aber warum ist er gleichzeitig ein Rasul? Naja, weil andere Ayat darauf hinweisen, und weil Allah gesagt hat, dass er Nuh zu seinem Volk entsandt hat. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Also ist ein Rasul. Und deswegen ist er der erste Prophet plus Gesandte. Der erste Prophet plus Gesandte ist Nuh. Aber nur der erste Prophet, wissen wir, ist Adam alayhi salatu wassalam. Tayyib. Dann sagt der Autor, und Allah entsandte zu jeder Gemeinschaft einen Gesandten. Das heißt, es gibt keine Gemeinschaft unter den Menschen, zu der kein Gesandter kam. Subhanallah. Das ist eine Sache, die ist gewaltig, ja. Aber wie die Gemeinschaft natürlich eingeteilt sind, Allah wa'ala. Ja, aber jede Gemeinschaft, zu ihr kam ein Gesandter, der sie an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert hat und der sie zu La ilaha illallah aufgerufen hat und eingeladen hat. Von Nuh war der erste Gesandte, weil es die erste Gemeinschaft war, nach Adam, die vom rechten Weg abgedriftet ist. Und Allah entsandte zu jeder Gemeinschaft einen Gesandten von Nuh bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihnen zu befehlen, Allah einzig anzubeten und ihnen zu verbieten, den Tagut anzubeten. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet den Tagut. Was mit Tagut gemeint? Tagut wird manchmal übersetzt mit falsche Götter. Weil es allgemein natürlich geht um Dinge oder Personen, die man auf die Stufe Allah subhanahu wa ta'ala gestellt hat. Teilweise oder vollkommen, Gott bewahre. Und das kommt einfach von dem Wort Tara. Tara heißt übertreiben, das Maß übersteigen. Und deswegen ist, wenn es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala geht, wie kann man da das Maß überschreiten? Naja, wenn eine Person zum Beispiel angebetet wird neben Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat man nicht nur eine Sünde begangen, sondern hat das Maß vollkommen zum Überlaufen gebracht und man hat ihn angebetet neben Allah. Und was gibt es Schlimmeres als den Schirk? Deswegen nennt man das eine Form von Turyan. Und die Person oder die Sache nennt man Tagut. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat davor gewarnt und das kannst du auch mit Schirk besetzen, oder erklären, oder mit falschen Götter. Und Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte, damit ist alles gemeint, wodurch der Diener seine Grenzen überschreitet. Er sagte, falsche Götter, also Tagut, ist jeder, für den der Diener die Grenzen überschreitet. Für den der Diener, oder für den ein Diener die Grenzen überschreitet, sei es jemand, der angebetet wird, oder jemand, dem gefolgt wird, oder jemand, dem gehorcht wird. Was meint er mit diesen drei Dingen? Er meint natürlich jemanden, der neben Allah angebetet wird. Beispiel, Gott bewahre, Pharaon, der Pharao von Moses, a.s.w., der neben Allah angebetet wurde und auch sein Volk dazu aufrief, sie anzubeten. Jemand, der dem gefolgt wird, wie zum Beispiel den Gelehrten. Die Gelehrten, wenn sie das verkündet, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, dann sind sie rechtschaffene Gelehrten. Aber wenn sie lügen und den Menschen das erlauben, was Allah verboten hat, und das verbieten, was Allah erlaubt hat, dann gehören sie zu dieser Kategorie von Tagut. Und zwar jemand in Bezug, dem ein Diener seine Grenzen überschreitet, indem er ihm folgt. Denn wenn du einem Gelehrten folgst, der sagt zum Beispiel, Alkohol ist halal. Und du sagst, okay, weil der Gelehrte gesagt hat, dann nehme ich das an, obwohl ich weiß, dass im Koran steht, dass es haram ist, dann ist er dein Tagut, dann ist er dein falscher Gott, weil er etwas erlaubt hat, was Allah verboten hat, und er stellt sich auf die Stufe Allahs, möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Und davon gibt es natürlich viele. Tayyib. Oder gehorcht wird. Mit gehorcht, Unterschied zwischen Folgen und Gehorchen, er will damit den Unterschied machen zwischen den Gelehrten und den Führern, den Herrschern, den Regierenden. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand ein Land beherrscht und regiert und ein anderes Gesetz walten lässt als das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er ein Tagut. Das heißt, wenn er sagt, statt der islamischen Scharia lassen wir irgendein anderes Gesetz herrschen, dann ist er ein Tagut und ein falscher Gott neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jetzt jemand ihm befolgt darin, dass er sagt, ja, das ist in Ordnung, oder ähnliches, und dann, Gott bewahre, verlässt er die Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, die Tagut sind viele und ihre schlimmsten sind fünf. Erstens Iblis, möge Allah ihn verfluchen. Und Iblis ist ein Djinn, gemäß einer Ansicht mit den Gelehrten. Und er war mit den Engeln zusammen, weil er eben ein rechtschaffener Djinn gewesen ist. Aber nachdem Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat, dass er sich für Adam niederwerfen soll und sich geweigert hat, ist er gefallen und ist er ein Ungläubiger geworden. Seht ihr, was ungläubig bedeutet? Kafir bedeutet nicht einfach nur zu leugnen, dass es Allah gibt. Nein, er wusste, dass es Allah gibt, hat sogar mit Allah gesprochen. Und er hat sogar den Befehl von Allah bekommen, sich für Adam niederzuwerfen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist der Iman bei uns bedeutet nicht einfach nur zu glauben, sondern es bedeutet zu tun. Allah sagt dir, wirf dich nieder, du wirfst dich nieder. Wirfst dich nieder und weigerst dich aus Überheblichkeit, du bist aus dem Islam draußen, wie Iblis aus dem Islam auch rausgefallen ist. Er sagt, die Köpfe sind, oder die schlimmsten sind fünf. Iblis, dann jeder, der angebetet wird und Wohlgefallen daran hat. Denn wenn jemand angebetet wird, da kann es sein, er hat Wohlgefallen daran, und es kann sein, er hat kein Wohlgefallen daran. Wenn jemand Wohlgefallen daran hat, wie Pharaon, dann ist er ein Tagut. Aber wenn er kein Wohlgefallen daran hat, wie zum Beispiel Jesus, a.s., dann ist er kein Tagut, sondern er ist ein rechtschaffener Prophet, ein Rasul, einer der edlen Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Drittens, jemand, der die Menschen aufruft, dass sie ihn anbeten sollen. Das heißt also, jemand sagt zu den Menschen, betet mich an, aber die Leute machen das nicht unbedingt. Ja, weil es gibt auch Leute, bei denen es nicht geklappt hat. Und jemand, der dazu aufruft, zu behaupten, dass er Wissen vom Verborgenen hat, ilmul ghaib, al-ghaib, denn Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sprich, niemand kennt das Verborgene in den Himmeln und auf der Erde, außer Allah. Wenn also jemand behauptet, er hat Zugang zu dem verborgenen Wissen, dann ist er ein Tagut. Weil er hat seine Grenzen überschritten, was seine Eigenschaften angeht. Weil er hat behauptet, er kennt das Verborgene, al-Ghaib, und das kennt nur Allah. Und wenn überhaupt von den Menschen jemand das Verborgene kennt, oder beziehungsweise Zugang zum Verborgenen bekommt, dann sind das die Rasul. Denn Allah sagt im Koran, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Er ist der Kenner des Verborgenen, al-Ghaib. Er enthüllt niemandem das, was er bei ihm verborgen ist, außer einem Gesandten, den er bewilligt hat. Und der Gesandte natürlich, wenn er uns verkündet, wir wissen davon Bescheid, aber dann gehört es auch nicht mehr zum Ghaib. Das ist, was damit gesagt werden soll. Surat al-Jinn, Vers 26 und Vers 27. Und als fünftes, und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, subhanahu wa ta'ala. Denn das Richten nach dem, was Allah herabgesandt hat, zu erlauben, was Allah erlaubt hat, zu verbieten, was Allah verboten hat, das ist Teil seiner Rububiyya, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jall ist der Herrscher des Universums. Und wenn er der Herrscher des Universums ist, dann ist er derjenige, der alles bestimmt. Und derjenige, dessen Befehle ausgeführt werden müssen. Wie ein König in einem Land, der nichts zu sagen hat, das macht keinen Sinn. Der König ist, der die Gesetze macht. Und wenn Allah also der König von allen ist, er ist der König aller Könige, dann natürlich müssen wir seine Befehle ausführen, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen auch verstehen wir, warum Allah azza wa jall diejenigen Menschen, die neben Allah azza wa jall Gesetze erlassen, die Allahs Gesetzen widersprechen, als Rabb bezeichnet hat. Das verstehen wir jetzt. Warum? Weil sie sich auf die Stufe Allah subhanahu wa ta'ala stellen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Sie haben ihre Gelehrten und Mönche, geht hier in diesem Fall um die Juden, sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah genommen. Herren auf Arabisch heißt hier Arbab. Und das ist der Plural von Rabb. Okay? Sie haben sie zu Rabb genommen. Warum? Weil sie erlauben, was verboten ist, und sie verbieten, was erlaubt ist. Und das ist in Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9, Vers 31. Und dann heißt es interessanterweise in der gleichen Eier, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Subhanallah. Das heißt, Subhanallah gehört nicht mehr zur Eier. Das heißt, obwohl ihnen nichts anderes angeordnet worden war, als dass sie einem einzigen Gott dienen. Dienen. Das heißt, das, was sie gemacht haben mit ihren Gelehrten, ist eine Form der Ibadah gewesen. Und sie haben sie zu Herren, zu Rabb genommen und zu Ilah und zu einem Gott genommen. Ja? Weil es heißt, deswegen heißt es ja, obwohl ihnen nichts anderes angeordnet worden war, als dass sie einem einzigen Gott dienen. Hier sehen wir, dass die Rububiyya und die Uluhiyya, wie wir öfter gesagt haben, sind untrennbar voneinander. Der Rabb ist der Ilah und der Ilah ist der Rabb. Folgende Überlieferung gibt es in diesem Zusammenhang, die authentisch über Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu überliefert worden ist und nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. So sagte, das heißt der Hadith Mawquf, Abu al-Bakhtari al-Ta'i sagte, Hudhayfa hat zu mir gesagt, أرأيت قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Das heißt, er sagte, siehst du die Eier oder hast du schon mal darüber nachgedacht oder was hältst du von dieser Eier, wo Allah sagte, sie haben ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren neben Allah genommen. Hudhayfa sagte dann als Erklärung zu dieser Eier, das heißt, offensichtlich hat sie ihm gesagt, was hältst du von dieser Eier, um seine Aufmerksamkeit zu erwecken. Er will nicht eine Antwort von ihm haben, wie der Lehrer, der manchmal fragt, er will keine Antwort haben, weil er weiß, dass der andere es nicht weiß. Daraufhin sagte Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا لَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مَا أَحَلُّوا لَهُمْ مِنْ حَرَامٍ إِسْتَحَلُّوهُ وَمَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرَامِ حَرَّمُوهُ فَتِلْكَ رُبُوبِيَّتُهُمْ. Hudhayfa sagte über diejenigen Menschen, die ihre Gelehrten und Menschen zu Herren neben Allah genommen hat, sie haben sie nicht angebetet. Innam lam yusallu lahum. Sie haben nicht Salah für sie verrichtet. Sujud, Ruku' hingestellt für sie, Quran gelesen. Nein, sie haben nicht für sie Salah verrichtet. Sondern, wenn sie etwas erlaubt haben, was haram ist, haben sie es ebenfalls für erlaubt erklärt. Und wenn sie etwas verboten haben, wenn sie ihnen etwas verboten haben, was eigentlich sinngemäß übersetzt, was eigentlich erlaubt ist, so haben sie es auch verboten. Und das ist die Form von Rububiyya, die sie ihnen entgegengebracht haben. Das ist Fatilka Rububiyyatuhum. Das ist in die Überlieferung im Tafsir von Sa'id ibn Mansur, rahimahullahu ta'ala. Allah sagte, noch zwei Ayat, zwei Beweise sind wir fertig, inshaAllah. Einmal Allah sagte, La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu bin al-ghay. Es gibt keinen Zwang zum Glauben hin. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verirrung. Wer also Tagut verleugnet, jedoch an Allah glaubt, La ilaha illallah, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt, und Allah ist allhörend und allwissend. Das heißt, diese Ayah ist ein Beweis für was? Dass man die Tagut leugnen muss. Und das ist, der Autor sagt, und das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Und auch aus dem folgenden Hadith, mit dem der Autor, möge Allah mit ihm zufrieden ist, seinen Text beendet. Er sagt, der Kopf unserer Angelegenheit ist der Islam. Jede Sache, die man macht, liebe Geschwister, das wird jetzt hier verglichen, bildlich gesehen, mit dem, kann man sagen, mit einem Kamel. Und er sagt, der Kopf unserer Angelegenheit, für die wir also diesem Leben leben und für die wir sterben, ist der Islam. Sein Körper ist das Salah. Ist ein Tier vorstellbar ohne Kopf? Nein. Ist ein Kopf vorstellbar ohne Körper? Nein. Und die Spitze seiner Höcker ist der Dschihad auf dem Weg Allahs. Und die Spitze seiner Höcker ist der Dschihad auf dem Weg Allahs. Und der Dschihad auf dem Weg Allahs, subhanahu wa ta'ala, kann man vergleichen, ist wie jedes andere System, das ein, der Dschihad ist wie ein Verteidigungsmechanismus, wie jedes System über einen Verteidigungsmechanismus funktioniert. Aber für im Islam ist es nicht nur ein Verteidigungsmechanismus, sondern auch natürlich eine Form von Angriff. Das heißt, wie kannst du dir vorstellen, jedes Land hat seine eigene Armee, mit der es sich verteidigt und angreift. Genauso der Islam hat auch eine Armee, mit der er sich verteidigt und angreift. Und das, was für die Feinde des Islam gilt, warum soll es nicht auch für den Islam gelten, erst recht? Damit beendet der Autor und er sagt, und Allah weiß es am besten, und der Friede Allahs sei auf Muhammad und auf seiner Familie und seinen Gefährten, sallallahu alaihi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.